glaube, Lucullus muss noch mal. Ich gehe dann schon mal auf die andere Straßenseite. Hm, gut. Ein Abendspaziergang mit Frau und Hund durchs nächtliche Nizza verändert auf einen Schlag das Leben des Bankangestellten Jean-Louis Martin. Von einem Auto angefahren, wird er durch die Luft geschleudert. Als er aus dem Koma erwacht, findet er sich in einer psychiatrischen Klinik, dem Hôpital Sainte-Marguerite, wieder. Von nun an leidet er am Locked-in-Syndrom. Sein Gehirn funktioniert zwar noch, aber das periphere Nervensystem reagiert nicht mehr. Dr. Samuel Fincher, Leiter der Klinik, überzeugt seinen Patienten, nicht zu resignieren. Er implantiert ihm Elektroden. Diese Elektroden nehmen elektrische Signale von Martins Gehirn auf, die wiederum in Computersignale umgewandelt werden. Auf diese Weise kann Jean-Louis Martin allein durch seine Gedanken einen Computer bedienen, im Internet surfen und mit Dr. Fincher sprechen. Im Laufe der Jahre entwickelt sich Martin zum Spezialisten für Hirnforschung. Bei seinen Recherchen im Internet macht er eine folgenreiche Entdeckung. 1954 war es James Olds, einem amerikanischen Wissenschaftler, gelungen, das Lustzentrum im menschlichen Gehirn exakt zu lokalisieren. Das letzte Geheimnis. Doch Olds war klug genug, die Konsequenzen seiner Arbeit vorauszusehen. Er ließ alle Unterlagen vernichten und seine Mitarbeiter schwören, die Forschung am letzten Geheimnis niemals wieder aufzunehmen. Eine seiner Mitarbeiterinnen, Dr. Tschernjenko, inzwischen Neuropsychiaterin in St. Petersburg, brach ihren Schwur. Martin erzählt Fincher von seiner Recherche. Der Neuropsychiater ist fasziniert. Es gelingt ihm, Dr. Tschernjenko zu überreden, ihm einen Sender ins Gehirn zu implantieren, mitten ins Lustzentrum. Nur Jean-Louis Martin kennt den Code, der den Reiz auslöst, um das Lustzentrum in Finchers Gehirn zu stimulieren. Mithilfe seines Patienten ist Dr. Fincher inzwischen zu einem Schachgenie herangereift. Im Endspiel um die Schachweltmeisterschaft besiegt er Deep Blue 4, einen Computer. In der Siegesnacht stirbt er in den Armen seiner Verlobten Natascha Andersen an einem gigantischen Orgasmus. Herzinfarkt beim Liebesakt. Isidor Katzenberg, ehemaliger Polizist und Wissenschaftsjournalist, und seine Kollegin Lucrèce Nemrod, Journalistin beim Guetteur Modern in Paris, wollen dieser offiziellen Version nicht glauben. Das letzte Geheimnis. Hörspiel in drei Teilen. Nach dem Roman von Bernard Werber. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Dritter Teil. Der Schatz in unseren Köpfen. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir freuen uns natürlich, in unserer provenzalischen Außenstelle die Pariser Presse empfangen zu dürfen, aber wir empfehlen Ihnen doch sehr, sich nach Orlando, Florida zu begeben, um unser Stammhaus zu besichtigen und Ihren Lesern davon zu berichten. Wir sind nicht hier, um über Ihre Firma zu berichten, sondern über einen Ihrer Mitarbeiter. Oh, sollte jemandem ein Fehler unterlaufen sein? Um wen handelt es sich? Vorname Deep, Nachname Blue. Ein großer Metallklotz mit verchromter Front. Oh, meinen Sie Deep Blue oder Deeper Blue? Ja, wir meinen Deep Blue 4. Deep Blue 4 ist entlassen worden. Er hat uns vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Eine Devise unseres Hauses lautet, wer scheitert, findet Entschuldigung, wer Erfolg hat, findet die Mittel. Und so arbeiten wir gerade an den letzten Feinheiten von Deep Blue 5. Inwieweit sind diese Computer imstande zu denken? So hochentwickelt Computer auch sind, denken wie wir, können sie noch nicht. Wenn man alle Schaltstellen sämtlicher Computer auf der Welt zusammennehmen würde, der Schaltstellen wie vieler menschlicher Gehirne würde das wohl entsprechen? Was schätzen Sie? 10 Millionen. 100 Millionen? Einem. Einem? Ein einziges menschliches Gehirn verfügt über ebenso viele Schaltstellen wie sämtliche Computer auf unserem Planeten. Man schätzt, ein einziges menschliches Gehirn besitzt 2 Millionen Neuronen und jedes Neuron kann bis zu 1000 Verbindungen haben. Also ist der Mensch unschlagbar. So einfach ist es nicht. Wir denken langsam. Ein Nervenimpuls zirkuliert mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde. Ein Computersignal ist 1000-mal schneller. Aber wir kompensieren unsere Langsamkeit durch eine Vielfalt des Denkens. Wir führen ca. 100 Operationen gleichzeitig durch, während der Computer im Höchstfall ein Dutzend schafft. Also sind Sie uns unterlegen. Könnte man meinen, aber es ist das Wissen, das die Zahl unserer Verbindungen steigert. Je mehr Nahrung man dem Gehirn gibt, desto stärker wird es. Nun verdoppelt sich das menschliche Wissen alle 10 Jahre, die Fähigkeit des Computers alle 18 Monate. Und die Datenmenge des Internets verdoppelt sich sogar jährlich. Also ist die Zeit auf Ihrer Seite? Einerseits. Andererseits können Sie, noch nicht, wichtige von unwichtigen Informationen unterscheiden. Sie verlieren viel Zeit, über Unwichtiges nachzudenken. Beim Schach zum Beispiel überprüft der Computer tausende von Kombinationen, während der Mensch sofort die 3 besten rauspickt. Im Grunde sind Schachturniere die einzig objektive Messlatte im Wettkampf zwischen menschlichem Gehirn und Computer. Wir sprechen hier über Intelligenz. Aber Computer haben doch kein Bewusstsein von sich selbst. Unter Fachleuten heißt es, Computer haben zurzeit das Bewusstseinsniveau eines 6-jährigen Kindes. Das Bewusstseinsniveau eines... Wusste Deep Blue 4, dass er ein Computer war? Ja. Hätte er ein anderes Ziel haben können, als Dr. Fancher beim Schach zu besiegen? Möglich. Er war mit neuen Rechnersystemen auf der Basis weicher Logik ausgerüstet. Das heißt, er verfügte über einen schmalen Bereich persönlicher Entscheidung. Was heißt das? Das heißt, Deep Blue lernt eigenständig. Er ist selbst programmierbar. Indem er ins Netz geht, hat er Zugang zu allen erdenklichen Medien. Und wir können nicht wissen, was ihn interessiert. Es wäre auch zu aufwendig, es zu überwachen. Sie glauben wirklich, Computer verfügen über Anfänge von Bewusstsein? Deep Blue 5 wird mit einer neuen Technik ausgestattet. Auf der Basis organischer Mikrochips. Die neuen Chips sind nicht mehr aus Silizium, sondern aus lebender Materie. Vorläufig noch aus pflanzlichen Proteinen, in nicht allzu ferner Zukunft aus tierischen Proteinen. Das wird die Möglichkeiten des Computers verhundertfachen. Deep Blue 5 wird den Titel des Schachweltmeisters der Computerwelt zurückgeben. Das garantiere ich Ihnen. Nochmal zurück zu Deep Blue 4. Wo befindet er sich jetzt? Dieser Metallklotz scheint Sie ja mächtig zu interessieren. Warten Sie, das haben wir gleich. Ja, wir haben in der Informatikhochschule in Sofia Antipolis gespendet. Und jetzt opfert er auch noch seinen Läufer. Unglaublich. Ich spiele ja schon lange, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Balakow ist ganz schön unter Druck. Und Balakow ist mit Abstand unser Bester. Balakow gibt auf. Wie heißen Sie? Samuel Fincher. Ich habe Sie noch nie gesehen in unserem Schachclub. Spielen Sie schon lange? Ernsthaft, angefangen habe ich vor 3 Monaten. Sie scherzen. Nein, kein Scherz. Eigentlich bin ich Neuropsychiater im Hôpital St. Marguerite. Ja, machen Sie deshalb so verrückte Züge? Ja, vielleicht. Was haben Sie da am Kopf? Eine Kriegsverletzung? Sie haben ihn nicht mehr. Deep Blue 4 benötigt speziell auf ihn zugeschnittene Programme. Indem Sie uns den Computer geschenkt haben, wollten Sie uns zwingen, Ihre teuren Programme zu kaufen. Und nicht mit uns. Haben Sie ihn ausprobiert? Natürlich. Kam er Ihnen ein wenig ungewöhnlich vor? Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Wir stellen Nachforschungen über ein Verbrechen an. Und dieser Computer weiß möglicherweise etwas. Und jetzt wollen Sie seine Zeugenaussage. Für welche Zeitung arbeiten Sie? Den Guetteur Modern. Ich dachte immer, der wäre seriös. Professor Moore, können Sie uns wenigstens noch sagen, an wen Sie Deep Blue 4 abgegeben haben? Ich schau mal nach. Wie weit ist Fincher? Inzwischen hat er den französischen Meister geschlagen und den Europameister. Also darf er jetzt Kaminski herausfordern. Und dann ginge es gegen Deep Blue 4 um die Weltmeisterschaft. Wie viel Millivolt spendierst du ihm inzwischen nach jedem Sieg? 15. Hübsche Steigerung. Manchmal weiß ich nicht, ob das alles richtig ist, was ich da tue. Du kannst es nicht mehr aufhalten, Jean-Louis. Ihr müsst es durchziehen. Bis zum Ende. Warum eigentlich? Wenn ihr es nicht macht, tun es irgendwann andere. Und vielleicht auf weniger vernünftige Weise als ihr. Was ist heute mit dir los? Nichts. Du kannst mich nicht täuschen, Jean-Louis. Ich bin dein Unterbewusstsein. Manchmal denke ich, ich bin Odysseus. Meine Gedanken navigieren durch das unendliche Meer des Internets. Aber Isabelle, meine Frau, ist keine Penelope, die alle Freier abweist. Dir fehlt deine Familie sehr. Sie haben mich im Stich gelassen. Ich habe keine mehr. Du bist jetzt meine Familie. Ich lass dich nie im Stich. Ich bin der Chef. Worum geht's? Wir suchen einen Computer. Soll das ein Witz sein? Hier liegen Tausende. Taschencomputer, Minicomputer, Laptops, PCs. Ja, aber der, den wir suchen, ist was Besonderes. Lassen Sie mich raten. Er besteht aus einem Bildschirm, einer Tastatur, einer Festplatte und einem Diskettenlaufwerk. Ich glaube, den habe ich irgendwo gesehen. Er hat einen beweglichen Arm. Und einen Namen. Deep Blue 4. Deep Blue 4. Deep Blue 4. So ein riesiges, gepanzertes Ding mit Arm. Ich erinnere mich, der ist hier gewesen. Wir haben ihn wieder verkauft. An wen? An irgendeine öffentliche Einrichtung. Haben wir aber gleich. Piero, an wen haben wir eigentlich Deep Blue 4 verkauft? Dann schau halt nach. Ja, wo schon? Ja, Deep Blue 4. Aha, Penn weiter. Eine psychiatrische Klinik auf St. Marguerite. Wussten Sie, dass das der Apparat ist, der die Schachweltmeisterschaft verloren hat? Du siehst dir Nachrichten aus dem letzten Jahrtausend an? Es ist für mich die einzige Möglichkeit, mir ein Bild von der Menschheit zu machen. Und was hältst du von uns? Bei euch gibt es ständig Meinungsverschiedenheiten zwischen Exekutive und Legislative. Kräfte, die sich gegenseitig aufheben. In euren demokratischen Systemen wird eine Menge Energie damit verschwendet, persönliche Rivalitäten auszutragen. Wir sind nun mal keine Maschinen. Eben. Da eure Welt immer komplizierter wird, müssen die Menschen eines Tages akzeptieren, dass sie nicht unfehlbar sind. Du willst doch nicht etwa die Führung eines Staates einem Computer überlassen. Eines Tages werdet ihr begreifen, dass ein Computer der bessere Bundeskanzler, Premierminister oder Staatspräsident ist. Weil er nicht bestechlich ist, keine krummen Fehler begeht, sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht und nicht aus persönlichen Interessen handelt. Das ist doch nicht dein Ernst. Er kann Visionen umsetzen, ohne sich um seine Popularität zu scheren. Er ist nicht von Meinungsumfragen abhängig. Und er steht nicht unter dem Einfluss einer grauen Eminenz oder einer Mätresse. Er lernt von selbst. Er kann auf seiner Festplatte die komplette Menschheitsgeschichte speichern. Bis ins kleinste Detail. Hat nicht einer von euren Weisen gesagt, wer nicht aus der Vergangenheit lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen? Computer begehen denselben Fehler nicht zweimal. Sie sind bereits die besseren Schauspieler und eines Tages... Du vergisst Fincher. Mit seinem stimulierten Gehirn halte ich ihn für fähig, jeden Computer zu schlagen. Die Macht der Motivation ist gewaltig. Warten wir ab. Meiner Meinung nach wird er Deep Blue 4 nicht besiegen. Deep Blue 4 im Hôpital Sainte Marguerite. Unsere Recherche dreht sich im Kreis und ich mich langsam auch. Erinnern Sie sich? Professor Giordano hat uns Finchers Gehirn gezeigt. In einem Glas. Santé. Santé. Ich erinnere mich. Haben Sie ein Operationsmal gesehen? Wie denn? Bei den Falten? Oder gar einen Empfänger? Sie doch. Wir haben Finchers Leichnam nie gesehen. Aber Professor Giordano. Und Pascal Fincher. Stimmt. Er hatte den Leichnam seines Bruders eine Stunde vor unserem Besuch in der Gerichtsmedizin abgeholt. Aber Pascal Fincher kann nichts von einem Empfänger in Samuels Gehirn gewusst haben. Und nichts von einer Antenne in der Schädeldecke seines Bruders. Beides hätte er erwähnt. Denn auch er will den Mörder seines Bruders hinter Gitter wissen. Also waren Antenne und Empfänger nicht mehr da. Bleibt Giordano. Er muss beides entdeckt haben, als er Finchers Leichnam obduzierte. Doch in seinem Obduktionsbericht findet sich kein Wort. Das lässt nur einen Schluss zu. Giordano hat die Antenne bemerkt, Finchers Schädel geöffnet, den Empfänger gefunden, herausgenommen und versteckt. Warum? Das werden wir nie erfahren. Giordano hat sie doch kurz nach unserem Besuch angerufen. Warum wollte er, dass sie ihn nochmal besuchen? Er hat mir nur gesagt, er wolle mir was zeigen, ohne Zeugen. Wahrscheinlich das, was er entdeckt hatte. Und deshalb bekam er Besuch von Umberto Rossi und musste sterben. Damit sind wir bei niemand. Dieser Niemand hat Rossi das letzte Geheimnis versprochen. Er ist der Mörder von Giordano. Wir müssen herausfinden, wer er ist und ihn überführen. Und zwar auf seinem eigenen Gebiet. Also müssen wir nochmal auf die Insel. Bloß wie? Es bleibt nur Rossi. Er muss uns ein letztes Mal in die Klinik schmuggeln. Sehen Sie, Doktor, pardon, Sam, nach so langer Zeit fällt mir das Du nicht immer leicht. Siehst du, an dieser Stelle befindet sich nach Ansicht der Hindus, Indios und Ägypter unser inneres Auge, der Sitz unseres Bewusstseins. Wir sind nicht die Ersten, die sich dafür interessieren. Das ist der Sitz der Emphyse. Der Zirbeldrüse, genau. 1950 hat man entdeckt, dass diese Drüse zwei Substanzen produziert. Melatonin für Medikamente, die unser Leben verlängern, und Dimethyltryptamin, DMT. Inzwischen wird es synthetisch hergestellt. Für alle zu legende Drogen her. Hier. Sieh dir das Bild des Falkengottes genau an. In der rechten Hand hält Horus ein Lotusblatt, in der linken einen Akazienzweig. Und wenn man Lotus und Akazie in der richtigen Dosierung mischt, erhält man pflanzliches DMT. Seit der Antike sucht die Menschheit das, was wir entdeckt haben. Wir haben die Träume der Schamanen, der Drogensüchtigen, der Druiden, der ägyptischen Priester und aller Mystiker verwirklicht. Wir haben es entdeckt. Das letzte Geheimnis. Wenn du die Stimulation in Gang setzt, dann habe ich manchmal das Gefühl, mein Geist verlässt das Gefängnis meines Schädels. Wie fühlt es sich an? Als gäbe es da nicht drei räumliche und eine zeitliche Dimension, sondern nur noch eine einzige, räumlich-zeitliche. Und die Bilder, deine Gedanken? Ich sehe oder denke sie in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Das ist nicht nur ein organisches Lustgefühl, auch ein intellektuelles. Es fällt mir wirklich schwer, dich nicht pauselos um Stimulation anzubetteln. Es ist spät. Wir müssen schlafen, beide. Morgen wirst du gegen den intelligentesten Mann der Welt antreten, den Schachweltmeister Leonid Kaminski. Da sollte dein Gehirn topfit sein. Welche Tür hat Rossi nochmal gesagt? Die vierte. Also hier. Finchers Labor. Ganz sicher. Rossi hatte recht. Überall Käfige mit Mäusen. Jung, Pavlov, Adler, Bernheim, Charcot, Coué. Unglaublich, dieses Fresko. Die Apotheose Homers. Ist das Original nicht von Dalí? Odysseus, Homer, Dalí. Da muss es einen Zusammenhang geben. Machen wir einen kleinen Besuch? Da sind sie ja. Pat, der Würger. Die schnapp ich mir. Takashi, der Kannibale. Ihr bleibt an der Tür, das erledige ich. Reizend. Skylla und Charybdis, die beiden letzten Ungeheuer, gegen die Odysseus antreten musste. Ihr sollt bleiben, das erledige ich. Dr. Tschernjenko nehme ich an. Sie kennen mich? Dem Namen nach. Ziehen Sie jetzt die Luft der Côte d'Azur Ihrem Zentrum für Gehirnforschung in St. Petersburg vor? Oder finden Sie es interessanter, Menschen von einer neuen Droge abhängig zu machen, dem letzten Geheimnis, statt sie von einer alten, dem Heroin, zu befreien? Woher wissen Sie das? Und dabei hatte James Old Sie doch gewarnt. Wir können das letzte Geheimnis bewahren. Auf unserer Insel sind 1200 Kranke. Ich bin sicher, keiner wird uns verraten. Es gibt immer einen Verräter. Sie haben Olds verraten und Umberto hat Sie verraten. Jedes Geheimnis sickert irgendwann durch. Und wenn schon? Sie vergessen, außer mir kennt niemand den genauen Sitz des letzten Geheimnisses. Und den muss man kennen, auf den Millimeter genau, sonst ist alles nutzlos. Nichts kann die Wissenschaft aufhalten. Gehören Sie auch zu diesen ignoranten Fortschrittsgegnern, die weder forschen noch irgendein Risiko auf sich nehmen wollen? Wissenschaft ohne Gewissen ist der Untergang der Seele, hat Rabelais gesagt. Gewissen ohne Wissenschaft bringt uns auch nicht gerade weit. Natascha, was willst du hier? Überlass das mir, Mama. New York. Beim Kandidatenturnier hat Samuel Fincher heute Abend auch die sechste und letzte Partie gegen Leonid Kaminski gewonnen. 5-1. Damit hat sich Fincher als Herausforderer da. Gegen den amtierenden Weltmeister, Kaminski. Den Computer, oh. Schau dir seine Augen an. Qualifiziert. Du hast ihn geschlachtet. Bitte, komm, schalt ab, schalt ab. Schach kann manchmal sehr grausam sein. Oh. Du warst großartig, Chérie. Komm her. Komm zu mir. Du wirst dich damit abfinden müssen, Sammy. Ich bin und bleibe atymisch. Ich hasse dieses Wort. Außerdem bist du nicht gefühllos. Du bist frigid. Das ist was anderes. Ironie des Schicksals. Das, was meine Mutter mir wegoperiert hat, hat sie bei dir überentwickelt. Du kannst einen Orgasmus haben. Ach. Bin mir ganz sicher. Du weißt doch besser als ich. Das, was man im Hirn wegschneidet, wächst nicht nach. Was ist? Nichts, nichts. Niemand versucht mich zu meinem Sieg zu beglückwünschen. Beglückwünschen. Oh, wenn du wüsstest, wie ich es hasse, wenn du... Es frustriert mich. Hörst du mir zu? Du denkst nur an dich und dein... Scheiße, ich halte das nicht aus. Es ist, als würdest du neben mir... Bist du jetzt glücklich? Natascha Andersen. Natascha Tschernjenko. Andersen ist der Name meines ersten Mannes. Dann sind Sie die Tochter der Mann, der Mann... Das Lustzentrum rausgeschnitten hat. Bingo. Schauen Sie mich nicht so blöd an. Sie haben ja keine Ahnung, was ein Leben als Model bedeutet. Es geht los mit Amphetaminen. So bleibt man wach trotz Jetlag, dämpft den Hunger und bleibt schön schlank. Dann folgt Ecstasy, um den Partystress abzubauen. Anschließend Kokain für strahlende Augen. Danach LSD, um zu vergessen, dass man wie Vieh auf einer Versteigerung behandelt wird. Und zum Schluss Heroin, um zu vergessen, dass man lebt. Nach meinem 7. Selbstmordversuch hat meine Mutter beschlossen, mich zu retten. Um jeden Preis. Mit Vernunft, Drohung oder Vertrauen kommt man ja bei mir nicht weiter. Ich habe gelogen. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Ich hatte vor nichts und niemandem mehr Respekt. Und trotzdem hat sie mich geliebt. Der Sitz der Hölle ist in unserem Kopf. Wo kein Verlangen, ist auch kein Leid. Ohne Leid kein Leben. Dass Sie und Samuel Fincher ein Paar waren, ist also kein Zufall. Ich wollte, dass Sie sich kennenlernen. Für mich waren Sie wie die beiden Schalen einer Waage. Er besaß im Überfluss, was Natascha fehlt. Er war der Einzige, der Sie verstehen konnte. Und ich habe ihn getötet. Sie haben ihn nicht getötet. Woher wollen Sie das denn wissen? Wir werden es Ihnen bald beweisen können. Dr. Tschernjenko, Sie haben Fincher den Empfänger in den Kopf gesetzt. Aber wer kannte den Code? Wer hat die Stimulation ausgelöst? Ich. Wo kommt das denn jetzt her? Dr. Tschernjenko, bringen Sie sie zu mir. Und jetzt ist sie bei uns, Mademoiselle Andersen. Können Sie unseren Zuschauern sagen... Was ist passiert, Sammy? Sie leiten die Untersuchung vor Ort. Können Sie uns sagen, ich verstehe es nicht. 19 Millivolt, eine halbe Sekunde lang, deine Belohnung, wie immer nach einem grandiosen Sieg. Warum rufst du nicht an, wie immer? Oh Gott, Natascha, verzeih mir. Mademoiselle sagt, sie hat ihn im Beischlaf getötet. Die Gesichtszüge des Toten sollen alle Anzeichen höchster Ekstase aufweisen. Ich habe dich getötet, Sammy. Und damit zurück nach Paris. Den einzigen Menschen, den ich liebe. Ich bin niemand. Unmöglich. Dieses Stück Fleisch, verkabelt am ganzen Leib, gespickt mit Sonden, will mich verhört haben in der Gummizelle? Darum hat Fincher ihn ausgewählt. Glückwunsch. Er ist purer Geist. Schöne Partie. Dieses Monster à la Frankenstein herrscht über die ganze Insel? Als Schachspieler weiß ich die Art zu schätzen, wie sie sich in unsere Klinik eingeschmuggelt haben, um Schach zu bieten. Das da soll ein Mörder sein? Er spricht mit uns. Schach. Wie ist es möglich? Aber nicht Schach und Matt. Auf seinem Kopf der Helm? Im Gegenteil. Die Kabel? Die Detektive, die glauben, ihren Gegner in die Knie gezwungen zu haben, stecken selbst in der Falle. Seine Gehirnströme werden in elektrische Signale verwandelt. Denn der König lässt sich nicht matt setzen. Die der Computer vor ihm in Sprache formt. Er besteht nur noch aus Gehirn. So muss es sein. Und nichts kann ihn aus seiner Ruhe bringen. Haben Sie Fincher getötet? Sie stellen hier nicht die Fragen, Monsieur, sondern ich. Wie viel wissen Sie? Sie wissen alles. Wir müssen Sie ausschalten. Physische Gewalt ist das letzte Argument der Schwachen. Sein Auge wendet sich vom Bildschirm ab. Was sollen wir dann mit Ihnen machen? Direkt zu uns. Wie wär's mit Moses? Und Kain erblickte das Auge Gottes. Sie sind im falschen Buch. Niemand stammt nicht aus der Bibel, sondern aus der Odyssee. Sie halten sich wohl für Odysseus? Ja, ich bin Odysseus. Nur, dass ich nicht die Ufer des Mittelmeers erforsche, sondern die Tiefen des Gehirns, auf der Suche nach der Quelle des menschlichen Geistes. Sie sind nicht Odysseus. Was erlauben Sie sich? Lassen Sie ihn ausreden, Doktor. Warum bin ich nicht Odysseus? Sie haben nur ein Auge. Also sind Sie der Zyklop. Ich bin Odysseus. Nein, nicht der Gute. Sie sind der Böse. Er will dich provozieren, Jean-Louis. Fall nicht drauf herein. Er ist gewieft, der Journalist. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Sein Mitleid einem Krüppel gegenüber hat er inzwischen überwunden. Und schießt er seine Pfeile ab. Fang sie ab im Flug, bevor sie dich treffen. Belohne ihn. Gut, ich belohne ihn. Bloß mit was? Er ist dein gefährlichster Gegner. Also schenkst du ihm die höchste Belohnung. Du meinst doch nicht... Doch. Es fällt mir nicht leicht, Athena. Diese Belohnung wird er sich erst einmal verdienen müssen. Gut, wie Sie meinen. Wenn ich der Zyklop bin, werde ich Sie prüfen, wie es der Zyklop mit Odysseus getan hat. Bestehen Sie... werden Sie Finchers Nachfolger und bekommen den Zugang zum letzten Geheimnis. Wieso er? Seit Monaten führen wir Tests durch, um den Besten unter uns herauszufinden, den, der würdig ist, das letzte Geheimnis zu erfahren. Und jetzt wollen Sie es dem erstbesten Hergelaufenen geben? Ich bemühe mich, nicht nur was meine Intelligenz betrifft, sondern auch moralisch vollkommen zu sein. Deshalb muss ich mich in die Zukunft versetzen. Ich versuche mir vorzustellen, wie der moralisch vollkommene Mensch aussehen wird. Er wird imstande sein, sich zu beherrschen, fähig zu vergeben und nicht von seinen Emotionen beeinflusst werden. Er wird das Stadium eines Säugetiergehirns überwinden und zum freien Geist werden. Der vollkommene Mensch der Zukunft wird in der Lage sein, zu handeln, wie ich heute, seinem Gegner das zu geben, was ihm am kostbarsten ist. Hilfe, was geht hier ab? In welchem Film bin ich gelandet? Allerdings bin ich noch nicht ganz vollkommen. In mir lebt noch immer ein Stück Mensch der Gegenwart. Deshalb werden Sie sicher verstehen, dass wir Sie nicht einfach gehen und überall erzählen lassen können, was Sie hier entdeckt haben. Ich werde Ihnen das Rätsel des Zyklopen stellen. Lösen Sie es, sind Sie frei und lernen die vollkommene Ekstase kennen. Lösen Sie es nicht, bleiben Sie hier. Wir verabreichen Ihnen Beruhigungsmittel und später, wenn Ihr Gehirn jeden Gedanken an Flucht vergessen hat, kommen Sie zu den Hebephrenen. Himmel, was sind Hebephrenen? Sie werden bei uns bleiben, Ihr ganzes Leben lang. Gestern habe ich mir noch Sorgen um mein Gedächtnis gemacht. Heute habe ich allen Grund, um meinen Verstand zu fürchten. Hier ist das Rätsel. Eingesperrt im Ohr des Dionysos steht Odysseus dem Zyklopen gegenüber, der ihn töten will. Der Zyklop stellt ihn vor die Wahl. Entweder sagt Odysseus die Wahrheit, dann wird er gekocht, oder er lügt, dann wird er gebraten. Was muss Odysseus antworten? Sie haben 3 Minuten und dürfen nur einmal antworten. Ich kenne dieses Rätsel. Wie war nochmal die Antwort von Odysseus? Gebraten oder gekocht? Gedächtnis, bitte. Nicht jetzt. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ein Zug fährt dann und dann von dort nach dort. Die Antwort ist ganz einfach. Gleichzeitig kommt ein zweiter Zug. Wann treffen sie sich? Ich hab's mal gewusst. Oder? Ich erinnere mich genau, ich hab's mal gewusst. Ein Schiff misst so und so viel Meter und hat so und so viel Bruttoregistertonnen. Wie alt ist der Kapitän? Wie war das nochmal? Mit diesem Schwachsinn hat mich schon mein Ex immer genervt. Das Schiff. Bis ich ihn vor die Tür gesetzt habe. Der Zyklop. Männerspielchen. Der Sturm, die Sirenen. Easy doch. Nochmal. Das ist dein Ding. Gekocht, wenn er die Wahrheit, gebraten, wenn er lügt. Gekocht, wenn er die Wahrheit, gebraten, wenn er lügt. Gekocht, wenn er gebraten, die Wahrheit, wenn er lügt. Gekocht, wenn er gebraten. Eigentlich ein Frauenrätsel. Jetzt noch nicht die Nerven verlieren. Gekocht, wenn er die Wahrheit... Die Wahrheit steckt in der Lüge. Die Lüge steckt in der Wahrheit. Gebraten, wenn er... Und? Die Zeit ist um. Was antwortet Odysseus? Ich werde gebraten. Warum? Hat Odysseus die Wahrheit gesagt, muss er gekocht werden. Also wird er nicht gebraten. Wenn er aber gebraten wird, hat er gelogen. Wenn er aber gelogen hat, muss er gebraten werden. Wenn er aber gebraten wird, hat er die Wahrheit gesagt. Doch wenn er die Wahrheit gesagt hat... Ich habe es dir gesagt, er ist gewieft, der Journalist. Nun halte dein Versprechen. Er hat mich als Zyklop bezeichnet. Nun wird er Odysseus Macht kennenlernen. Er wird ihm einen Spieß in die Stirn bohren. Takashi, Pat, fesselt sie, alle beide! Werden sie gekocht oder gebraten? Ja? Spreche ich mit Kommissar Ilo? Ja. Mein Name ist Umberto Rossi. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nehmen Sie Isidor von Ihrem blöden Tisch darunter! Entspannen Sie sich, Mademoiselle Nemrod. Sofort! Schnallen Sie ihn ab! Genießen Sie die Operation. Ich warne Sie. Pat! Das, was Sie vorhaben, grenzt an... Tut mir leid. Dann müssen wir eben auch Ihnen den Mund zukleben. Darf ich Sie würgen, Doktor? Nein. Zurück an deinen Platz, Pat. Alles bereit für die Operation? Alles bereit. Zuerst rasieren wir seinen Kopf. Sie wird ihn örtlich betäuben, ein kleines Loch in seinen Schädel bohren und eine Sonde in das Gehirn dieses Journalisten einführen, wie Sammy es gemacht hat, ein Dutzendmal mit seinen Mäusen und Dr. Janenko mit ihm selbst. Ich glaube, das genügt. Sparen Sie Ihre Kräfte, Mademoiselle, und stören Sie mich nicht bei der Arbeit. Nur dieser Isidor Katzenberg ist alles andere als darauf versessen. Alle in der Klinik haben davon geträumt. Er ist der Einzige, der die Belohnung gar nicht will. Jetzt die Tupfer, Natascha. Ob die beiden miteinander schlafen? Egal. Wenn ihm erst einmal der kleine Empfänger implantiert worden ist, wird ihm keine Frau mehr so viel Lust bereiten wie das letzte Geheimnis. Und jetzt den Bohrer. Und jetzt... Bloß nicht denken. Alarm? Fahren Sie fort. Ich muss mich konzentrieren. Ich brauche Ruhe. Machen Sie weiter, Dr. Chanenko. Ich sagte, ich brauche... Gerade noch rechtzeitig. Rossi! Raus! Sofort! Sie stören! Dr. Tschernjenko, lassen Sie die Journalisten frei. Pat, Takashi? Sollen wir ihn kochen, oder? Schafft ihn mir vom Hals. Fesselt ihn an diesen Stuhl. Lasst mich los. In wenigen Minuten wird... Schön, Sie zu sehen. Wer spricht da? Ich spreche mit Ihnen, Umberto. Drehen Sie sich um. Nein, nach rechts. Ich liege auf dem anderen Bett, neben dem Operationstisch. Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Woher kennen Sie meinen Namen? Wir sind uns doch noch nie begegnet. Oh, doch. Es war an einem Winterabend vor vielen Jahren. Sie saßen am Steuer eines Wagens. Vielleicht waren Sie betrunken oder eingenickt. Wie auch immer. Sie haben die Kontrolle über Ihren Wagen verloren und einen Fußgänger angefahren. Dieser Fußgänger war ich. Das ist nicht möglich. Doch. Woher wollen Sie wissen, dass ich es war? Wenn man sich nicht bewegen kann, langweilt man sich. Und wenn man sich zu sehr langweilt, sucht man sich Beschäftigung. Ich wollte wissen, wem ich das hier zu verdanken habe. Und ich bin fündig geworden. Zuerst wollte ich sie töten. Dann habe ich ein Wesen kennengelernt, das mir geholfen hat, meinen Hass zu überwinden. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie sind niemand. Ja, ich bin niemand. Sie haben mir das letzte Geheimnis versprochen, wenn ich Professor Giordano töte. Erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich. Wenn Sie niemand sind, dann sind Sie es, der den Code kennt. Und dann sind Sie es, der Fincher getötet hat. Es war ein Unfall. Ich wollte Samuel Fincher für seinen Sieg belohnen, wie immer. Das Übermaß an Lust hat einen Kurzschluss ausgelöst. Lass es, Jean-Louis, keine Rechtfertigung und schon gar nicht vor diesem Mann. Wir sind in Gefahr, die Zeit eilt. Gib Pat den Befehl, er soll sie töten, alle. Er tut es gerne für dich. Ich soll sie töten lassen? Alle? Gib ihm den Befehl. Was ist los mit dir, Athena? Sie sind intelligent, sie verteidigen alte Werte. Sie sind eine Gefahr für uns alle. So kenne ich dich gar nicht. Hast du mir nicht immer gesagt, ich soll meine Gegner belohnen? Du kämpfst für das Neue. Es ist wichtig für uns alle. Ich kann es nicht, Athena. Es muss sein, Jean-Louis. Ihr Leben oder deins. Wir können nicht mehr zurück. Du sollst nicht töten, heißt es in der Bibel. Das Ziel rechtfertigt die Mittel, steht bei Machiavelli. Athena. Athena, in dir steckt noch immer persönlicher Groll gegen Deep Blue 4. Und in dir immer noch die Feigheit des ehemaligen Bankangestellten. Polizei! Sie sind verhaftet. Kommissar Hulot. Was ist hier los? Endlich. Hilfe. So kann ich nicht arbeiten. Ich bin in einem Irrenhaus. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Darf ich, Doktor? Widerstand ist zwecklos. Die Klinik ist umstellt. Wir sind mitten in einer Operation. Acht Mann hier rein. Die beiden Irren und die Dame am OP. Festnehmen. Das Laken auf dem Bett von niemand hebt sich. Darf ich ihn? Darunter kriecht ein Arm hervor. Ein Arm aus. Werden wir ihn... Metall. Ein Roboterarm. Die Blue 4. Verlassen Sie sofort meinen OP. Der Computer, an den niemand angeschlossen ist, ist Deep Blue 4. Tu's endlich! Er greift nach der Kehle von niemand. Er will ihn erwürgen. Hörst du, Jean-Louis? Niemand schwankt hin und her, ist gespalten zwischen seinem menschlichen und seinem elektronischen Bewusstsein. Er ist schizophren. Tu's endlich, oder? Athena, ich bringe es nicht fertig. Ich habe mir erlaubt, den Stecker rauszuziehen. Ich weiß, bei einem Computer tut man das nicht. Weitere drei Mann hierher, Geiseln befreien. Zuerst den Mann auf dem Tisch, die Dame auf dem Stuhl übernehme ich. Keine Sorge, das haben wir gleich. Was haben Sie gesagt? Ich wollte Sie bitten, mir das Pflaster nicht mit einem Ruck abzureißen. Das tut so höllisch weh. Katzenberg? Lucrez, sind Sie zu Hause, Isidor? Ja. Kann ich kommen? Kommt drauf an, wann. Ich fliege heute Nachmittag nach Nizza. In einer halben Stunde? Oh, der Getür modern, druckfrisch. Danke. Ich dachte mir, dass Sie es kaum erwarten können. Natascha Andersen im Bikini. Macht sich gut, was? Das Geheimnis des Gehirns. Die Chemie des Begehrens. Eine Reportage von Lucrezen im Rot in diese. Die chemischen Abläufe im Gehirn während des Liebesakts. Die Hormone bestimmen unser Handeln von unserer Sonderkorrespondentin. Glückwunsch. Die schönste Frau der Welt war die Geliebte des intelligentesten Mannes der Welt. Wie aufregend. Wie auch die Parkinson'sche Krankheit, unter der die Stars Michael J. Fox oben links und Muhammad Ali oben rechts leiden. Außerdem die Alzheimer-Krankheit, die Rita Hayworth. So wie die Flucht französischer Superhirne, angelockt von hohen Gehältern, Aktienoptionen und Steuererleichterungen in den USA. Sie an ein IQ-Test. Wie viele Punkte haben Sie erreicht, Lucrez? Natascha Andersen hat Ihnen die Neurologie nahegebracht. Nächste Woche präsentiert Ihnen Miss France unser großes Dossier über den Brustkrebs. Interessant. Über keines dieser Themen haben wir recherchiert. Das wollen die Leute lesen, Othon Thénardier. Also habe ich ein paar ältere Artikel aus der amerikanischen Presse umgeschrieben und den Rest aus dem Internet zusammengestrickt. Die Ausgabe verkauft sich gut. Das, was wir herausgefunden haben, wird mit keinem Wort erwähnt. Selbst wenn unsere Reportage nichts als die Wahrheit enthalten hätte, sie wäre nie erschienen. Dass unser Handeln vom Streben nach Lust geleitet wird, wirkt sofort anstößig. Für die Leute ist Lust etwas Schmutziges. Und Schmutz kaufen sie nicht. Vielleicht haben sie recht. Die Leute mögen es nicht, wenn man sie aus der Ruhe bringt. Sie wollen nichts Außergewöhnliches, nichts, was ihr Weltbild in Frage stellt. Die Nachrichten sollen ihnen bieten, was leicht verständlich ist und was sie bereits kennen. Was sie wollen, ist Sicherheit. Vielleicht sollten wir diese Motivation noch hinzunehmen, das Bedürfnis nach Sicherheit. Was machen Sie eigentlich in Nizza? Ich will noch was regeln mit Madame Martin. Der Selbstmordattentäter hatte um 18.15 Uhr Ortszeit das Lokal betreten und sich sofort in die Luft gesprengt. Mit ihm starben alle Gäste des Restaurants. Ja? Lucrez? Isidor, schön Sie zu hören. Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut. Und Ihnen? So lala. Haben Sie Lust auf ein Weekend in Cannes? Sie sind immer noch an der Côte d'Azur? Immer noch an der Côte d'Azur. Wir sind eingeladen auf eine Hochzeit. Wer heiratet denn? Natascha Andersen. Und raten Sie mal wen? Natascha Andersen. Kenne ich ihn? Ja. Ich mag diese Spielchen nicht. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Isidor. Jérôme Bergerac. Den spleenigen Millionär aus dem Ciel? Den Gentleman aus dem Ciel. Wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie die Nachmittagsmaschine nach Nizza. Ich hole sie ab. Wo sind Sie denn jetzt? Wo schon? Doch nicht etwa. Doch. Ich komme. Der Ostküste der Insel bei Saulo. Schön. Unter einer Bedingung, Isidor. Ja. Sie schalten den Fernseher ab. Mexico City. Bei einem Erdbeben unweit der mexikanischen Hauptstadt sind mindestens... Zwei weitere Cocktails, bitte. Ja, die gleichen. Auf 408. Danke. Und was hatten Sie mit Madame Martin zu regeln? Ich habe Sie überzeugen können, Ihren Mann zu sich zu nehmen, unter einer Bedingung. Jean-Louis Martin darf seinen Computer behalten, aber nicht den Anschluss ans Internet. Wie geht's ihm denn? Inzwischen ist er viel ruhiger. Im Grunde ist er ein netter Mann. Er hat Fincher getötet. Es war ein Unfall, das wissen Sie doch. Außerdem, wie sollte man ihn bestrafen? Er ist ja bereits eingesperrt. Und das lebenslänglich. Odysseus wieder bei seiner Penelope. Hübsche Liebesgeschichte. Und wie geht's Umberto Rossi? Er besucht immer noch die Hypnosesitzungen von Pascal. Und Dr. Tschernienko? Sie wird gerade auf ihren Geisteszustand untersucht. Da bin ich ja mal gespannt. Was macht die Klinik? Sainte Marguerite ist wieder eine Klinik wie alle anderen. Die neue Verwaltung hat sofort alles normalisiert. Die Wände sind weiß überstrichen, die Patienten sitzen vor dem Fernseher, rauchen und schlucken ihre Beruhigungsmittel. Und Crazy Security? Ist bereits vom größten Konkurrenten geschluckt. Bleibt die Frage, was motiviert uns? Das wissen Sie doch. Das letzte Geheimnis. Die ganze Recherche hat also nur dazu gedient, das zu begreifen. Das ist doch gar nicht schlecht. Außerdem wissen wir jetzt, was das Besondere an uns ist. Was soll das, Isidor? Mögen Sie es nicht, wenn man Ihnen die Schulter massiert? Doch, aber... Herein? Zwei Cocktails à la maison? Außerdem müssen wir los. Wir kommen noch zu spät. Erstmal zwei Gläser Champagner. Schön, dass ihr gekommen seid. Santé. Santé. Santé. Micha! Die Braut. Entschuldigt mich einen Augenblick. Bevor wir uns unter die Leute mischen, muss ich noch eins wissen. Wie haben Sie eigentlich das Rätsel des Zyklopen gelöst? Ich war motiviert. Durch die Aussicht, das letzte Geheimnis kennenzulernen? Es gibt etwas, das stärker ist als der Wunsch, das letzte Geheimnis kennenzulernen. Nämlich? Die Zuneigung, die ich für Sie empfinde. Es war Ihnen wichtiger, mich zu retten, als das letzte Geheimnis zu erfahren? Sie sind die größte Nervensäge, die ich kenne, Lucrèce. Und immer überzeugt, im Recht zu sein, aber trotzdem mag ich Sie sehr. Was tun Sie da? Er schmeckt süß. Sie schmeckt salzig. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich werde einen ganzen Tag lang weder Fernsehen noch Nachrichten hören. 24 Stunden Katastrophen, Verbrechen, Ungerechtigkeiten. Und es wird mich nicht interessieren. Ich habe auch einen Entschluss gefasst. Ich fange wieder an zu rauchen. Aber diesmal ohne Schuldgefühle. Oh. Bis morgen. Und dann höre ich endgültig auf. Was? Denkt sie, was ich denke? Denkt er, was ich denke? Nichts. Beinahe hat er es gesagt. Ist sie nicht wunderschön? Ja, zauberhaft. Für beide ist es die dritte Ehe. Oft ist das die beste. Sie entschuldigen uns einen Augenblick, Micha. Wohin bringen Sie mich, Lucrèce? Bei unserem letzten Besuch im Ciel habe ich das hier entdeckt. Lesen Sie. Bett. Aus einer Geheimkammer von Mozart, in dem er vor den Aufführungen die Sängerin beglückte. Ich muss Sie warnen, Lucrèce. Wovor? Ich schlafe nie am ersten Tag mit einer Frau. Wir kennen uns seit 3 Jahren. Aber es ist das erste Mal, dass ich sie richtig geküsst habe. Tut mir leid. Das ist ein Prinzip. Vor 15 Milliarden Jahren das Universum entsteht. Vor 5 Milliarden Jahren die Erde entsteht. Vor 3 Milliarden Jahren erstes Leben. Vor 3 Millionen Jahren der erste Mensch. Vor 50 Jahren die ersten Programme künstlicher Intelligenz. Vor 5 Jahren Computer lernen, selbstständig zu denken, präsentieren sich als Nachfolger der Menschheit, falls diese untergeht. Vor wenigen Wochen Lucrèce Nemrod und Isidore Katzenberg verhindern, dass Jean-Louis Martin, halb Mensch, halb Computer, das letzte Geheimnis verbreitet, wodurch die Menschheit durch die völlige Auslieferung an die Lust möglicherweise ausgestorben wäre. Die völlige Auslieferung an die Lust. Die Lust. Vor 5 Minuten ein Mann hat Nein zu mir gesagt. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Mitternacht. Die Lust. Jetzt ist nicht mehr der erste Tag. Was? Was? Ich... Ja. Sagte... Ja. Jetzt? Ja. jetzt ist. Jetzt ist, ja. Nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Nicht mehr? Doch. Nein. Ja, doch. Ja. Ja. Ja. Er liebt mich. Ich liebe sie. Was war das? Was hat uns dazu gebracht? In meinem Fall, ich weiß nicht mehr, wie viel die Motivation. Lucrece Nemrod lieben. Hast du lieben gesagt? Ich glaube nicht. Wir haben es geschafft. Ohne uns den Schädel aufbohren und einen Empfänger ins Gehirn pflanzen zu lassen. Wir haben es einfach so geschafft. Glaubst du, es gibt noch was darüber? Ja. Was? Es ist jenseits der Worte schwer zu beschreiben. Versuch es trotzdem. Vielleicht ist es das, was passiert, wenn man erkennt, dass ein einziger Tropfen den Ozean zum Überlaufen bringen kann. Das letzte Geheimnis. Hörspiel in drei Teilen. Nach dem Roman von Bernard Werber. Aus dem Französischen von Claudia Feldmann. Dritter Teil. Der Schatz in unseren Köpfen. Es sprachen Jean-Louis Martin, Rüdiger Vogler, Dr. Samuel Fincher, Matthias Habich, Lucrece Nemrod, Irina Wanka, Isidor Katzenberg, Ulrich Nöten. In weiteren Rollen Susanne Barth, Frank Albrecht, Thomas Birnstiel, Rainer Hohmann, Sascha X, Markus Kiepe, Burkhard Klausner, Rudolf Kowalski, Hans-Jörg Krumpholz, Matthias Lange, Silke Linderhaus, Kirstin Petri, Cornelia Schmaus, Peter Schröder, Reinhard Schulert, Wolf-Dietrich Sprenger, Bertolt Tötzke und Marc Zack. Technische Realisation Rudolf Stückrath und Werner Jäger. Regieassistenz Silke Benn. Komposition Eric Le Guen. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 2004.